Und auf den Wiesen hüpfen die Häschen wieder, die großen Ohren wippen fröhlich zum Beat. It's Bunny Party, alle hüpfen auf und nieder und alle Häschen singen laut dieses Lied. Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, heute ist Bunny Party. Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, wir hüpfen zum Beat. Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, heute ist Bunny Party. Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, Jay, wir singen das Lied. Zum Beat. J, J, J, J, J, J, heute ist Bunny Party. J, J, J, J, J, J, wir singen.